Hallo und herzlich willkommen zum 167. Concast Themenpodcast, in dem wir heute den 13. Band von Jaiba besprechen. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite sind Olli. Hallo Olli. Hallo, ich bin auch wieder zu Hause. Und auch mit dabei ist Jens. Hallo Jens. Hallo zusammen, freut mich, dass ich heute wieder dabei sein darf. Jaiba Band 13 ist in Japan erschienen am 18. September 1991 und danach als Neuauflage in der Shinsoban-Edition am 18. November 2004. Auf dieser Version basieren hat Egmont Manga am 8. April 2024 jetzt den 13. Band bei uns auf Deutsch veröffentlicht. Wenn wir uns den Band von vorne ansehen, dann sehen wir eine, ja, etwas ältere Zeichnung wieder von Jaiba und seinen Freunden. Hier wurde mal wieder ein älterer Stil von Aoyama verwendet, auch noch mit anderer Farbgebung. Wir sehen Sayakas Uniform ist hier plötzlich rot statt blau, wie auf so manch anderem Cover. Und Jaibas Augen sind auch grün, also da noch ein bisschen anderer Stil. Ich weiß nicht, ob es eine bewusste Anlehnung ist, aber ich habe zufälligerweise, nachdem ich dieses Cover gesehen habe, das Filmplakat von dem Film Die Goonies gesehen. Das ist ja so ein 80er-Jahre-Kultfilm. Und zu denen gibt es auch ein Cover, wo sie an einer Decke hängen und der Hauptcharakter oder jeweils unterschiedliche Charaktere hängen an einem Stalaktiten und die anderen hängen so an den Beinen dran, wie hier so Jaiba und die Freunde. Das ist ja hier, wir sind zwar jetzt schon 91, aber die Goonies ist ja schon Kult. Ich weiß nicht, ob das eine explizite Anspielung ist. Könnt ihr ja mal nachgucken, die Goonies Poster, mal googeln und da die Ähnlichkeit sehen, ob ihr das auch seht. Das Originalcover hatte das nicht. Da sahen wir Jaiba, der auf einem Ginkgo-Blatt quasi wie mit einem Gleiter durch einen herbstlichen Wald flog. Diese Zeichnung wurde nicht wiederverwendet. Die Jaiba-Zeichnungen haben ja oftmals nichts zu tun mit dem Band, aber das ist natürlich hier nochmal doppelt random. Hier haben wir zumindest den Jaiba, der so ein bisschen in Kampfpose ist, weil in diesem Band wird sehr viel gekämpft. Also dann vielleicht mit dem neuen Cover ein bisschen mehr der Gedanke von Action vermittelt wird. Ja, muss ich auch sagen, mir gefällt das neue Cover hier auch besser, weil es eben ein bisschen Bezug hat zum Bandinhalt. Und das, ja, alte Ginkgo-Blatt-Cover, wenn ich das angucke, denke ich mir halt, ja und? Was passiert in dem Band? Geht er in den Wald und sammelt Ginkgo-Blätter? Nee, passiert nicht. Das sage ich schon mal. Und ja, deswegen gefällt es mir eigentlich eher, wenn die Cover halt Bezug so ein bisschen auf den Inhalt nehmen. Dann auf der Rückseite Action in Rot und der Text auf der Buchrückenseite. Zum ersten Mal seit 1000 Jahren ist die gewaltige Kraft des Drachengottes zum Leben erweckt. Sie vereint die Kräfte aller 7 legendären Kugeln in Jaibas Schwert, mit dem Onimaru nun einfach zerschmettert werden kann. Doch es droht eine neue Gefahr und die kommt in Gestalt der Kaiserin Kaguya vom Mond. Ja, das ist quasi noch einmal die Zusammenfassung, die wir im letzten Band so ziemlich hatten. Da wird uns jetzt fast nichts darüber verraten, was hier in dem Band passiert, beziehungsweise, naja. Aber das war ja der Cliffhanger, den wir auch spannend fanden im letzten Band. Allgemein hat uns Band 12 ja sehr gut gefallen. Mal schauen, ob das auch bei Band 13 der Fall sein wird. Wir blättern von vorne rein, sehen da erstmal das alternative Cover. Jaiba Band 13, Jaiba, der sich im Ausschnitt von Kaguya bequem gemacht hat. Sehr zu ihrem Missfallen. Es freut Jaiba natürlich ganz besonders. Quasi wie der Seegurkenmann bei Sayaka. Auf der nächsten Seite das, was bisher geschah. Und das Inhaltsverzeichnis. 11 Kapitel haben wir wieder hier in diesem Band. Und die grobe Handlung will ich jetzt erstmal einmal zusammenfassen. Wir können den Band wieder ungefähr aufteilen in 3 Abschnitte. Da haben wir erstmal die ersten 3 Kapitel, in denen wir die erste Begegnung von Kaguya, der Kaiserin oder Prinzessin vom Mond, mit Jaiba und Onimaru abhandeln, die ja sich vor ein Duell geliefert haben und beide ein bisschen erschöpft sind. Deswegen hat Kaguya hier ganz leichtes Spiel. Sie besitzt eine unfassbare Stärke, mit der sie mit Leichtigkeit die Attacken parieren kann und sie benutzt auch scheinbar nur einen ganz kleinen Bruchteil meiner Kraft. Ja, das kennen wir ja auch. Zu Genüge. Kaguya landet auf der Erde, es gibt einen großen Kampf, Onimaru verzieht sich dann relativ schnell mit dem Spinnenmann und dem Schloss, weil er sagt, ich kämpfe doch nicht gegen einen Feind, den ich nicht kenne, das wäre absurd. Jaiba kämpft aber noch weiter, doch gerät dann schnell in eine Situation, wo er scheinbar gleich von Kaguya erledigt wird, bis sie dann plötzlich ja, anfängt, sich vor Schmerzen zu winden und sie braucht ihre Essenz, wie sie das selber sagt, und ist scheinbar nicht in der Lage, weiterzukämpfen. Sie braucht ein junges Mädchen und da kommt Sayaka auf Shunosuke angeflogen, ja, gerade wie gerufen. Doch Yaiba kann sie retten und weil seine Drachenkugel auch den Geist aufgibt, weil das Zeitlimit abgelaufen ist, tauchen sie unter im Meer und sind dann erstmal nicht mehr aufzuspüren und Kaguyas Armee muss sich zurückziehen, um Essenz zu holen. Und dann haben wir quasi so ein Übergangskapitel, wo wir lernen, was es mit der Essenz auf sich hat. Kaguya braucht alle 24 Stunden die Essenz eines jungen Mädchens, um ihren Körper zu erhalten, um jung zu bleiben, damit sie nicht verrottet. Währenddessen hat der Spinnenmann auch Kaguyas Insel infiltriert und erfährt davon und kann Onimaru berichten, während Yaiba wieder zu Hause beim Anwesen der Familie Mine unterkommt und sich einem großen Training unterzieht von Musashi, um stärker zu werden. Nachdem sie ihre Essenz hat, schläft Kaguya erstmal ein bisschen, was dann ein Monat ist, und in ihrem Schlaf kriegen wir quasi die Backstory, was damals vor 1000 Jahren passiert ist, als sie zum ersten Mal auf der Erde gelandet ist und damals der Drachengott bzw. der Besitzer der Drachenkugel sie vertreiben konnte von der Erde, weil er die Drachenkugel eben finden konnte und sie haben halt, die Bewohner hatten damals gesagt, ja, wir bringen euch Schätze innerhalb von 3 Monaten und aus Magie und dafür lasst ihr uns in Ruhe und sie sagt, nee, ihr habt 3 Tage und die Leute sind so, ah, es gibt die doch gar nicht. Wir wollten nur Zeit schinden. Aber dieser eine Mann, der Drachengott, hat die Drachenkugel wirklich gefunden und konnte ihre Kraft einsetzen, um Kaguya von der Erde zu vertreiben, was sie immer noch sehr erzürnt. Und dann begibt sie sich, nachdem sie einen Monat geschlafen hat, zu ihrer großen nächsten Offensive. 138 Mädchen auf Reserve, auf Vorrat. Genug Essenz ist da. Es geht zum Kampf gegen Onimaru, der einen tollkühnen Plan ausgeheckt hat. Nämlich, er will mit Kaguya 24 Stunden am Stück kämpfen, um sie dann zu erledigen, wenn sie gerade keine Essenz hat. Wenn quasi ihr Schwachpunkt offenbart wird. Yaiba hat erstmal gar keine Ahnung von alledem und muss erstmal durch ein paar Comedy-Szenen überhaupt davon erfahren, dass dass Onimaru und Kaguya kämpfen, und mischt sich dann auch noch ein. Onimaru gelingt es dann, tatsächlich nach vielem Hin und Her und einem 24-stündigen Kampf Kaguya in die Enge zu drängen, als sie ihre Essenz nicht hat. Doch Kaguya kann sich noch einmal retten, indem sie ihre letzten Kräfte mobilisiert, um in den Haaren Onimaru festzusetzen, wohin daraufhin dann ihre Raumflotte die Carbon-Freeze-Kanone einsetzen kann und Onimaru dann, ja, in Carbonit verwandeln, und Shogakukan hofft ganz inständig, dass George Lucas und Star Wars hier keine Klage anstreben, weil es ist Han Solo im Carbonit, also was soll man sagen? Auf jeden Fall. die popkulturelle Referenz ist nun ganz unübersehbar. Damit ist Onimaru erstmal aus dem Spiel genommen, sein Schloss zerstört, seine Armee zerschlagen. Yaiba will dann den Kampf noch weiterführen, allerdings muss sich Kaguya zurückziehen, weil sie haben keine Reservemädchen mitgebracht. Blöd, da muss sie sich zurückziehen. Yaiba will erst noch hinterher, aber Onimaru fällt dann quasi ins Meer und er rettet dann eher Onimarus eingefrorene, versteinerte Form und kommt damit zurück zum Anwesen der Familie Mine und lässt dann auch nochmal die ganze Onimaru-Armee mit dem Spinnenmann da sich einquartieren. Die Onimaru-Armee hat das Piccolo-Treatment erfahren und ist jetzt auch irgendwie verbündet. Onimaru wird auf dem Dachgiebel da festgebunden, weil das so ein Onigawara ist, so ein Dings, was da Glück bringt, was der Spinnenmann gar nicht lustig findet. Und in den letzten 4 Kapiteln des Bandes kommt es dann zum nächsten Kampf, nämlich zwischen einem neuen General von Kaguya. Kaguya hat ihre Hasenarmee und hat ihren General Tsukikage am Start, aber jetzt meldet sich ein weiterer Befehlshaber, der scharf auf Tsukikages Position ist, namens Mangetsu zu Wort und hat eine tollkühne Idee, nämlich wir lassen einfach riesige Mauern um Tokio runter und pumpen da mit einem comedy-mäßig großen Schlauch einfach aus der Bucht ganz viel Wasser rein, sodass Tokio komplett zerstört wird. Und dann muss Jaiba ja aus seinem Versteck raus und dann kann man ihn finishen. Der Plan funktioniert auch ganz gut. Tokio ist eigentlich im Prinzip komplett, müsste es zerstört sein, so viel Zerstörung, wie wir hier sehen. Aber naja, Jaiba kann dann die Mauer zerstören. Es folgt ganz viele Kämpfe gegen Mangetsu, der seine Kraft benutzt, der Symbiose, in denen er mit Dingen fusionieren kann. Erst mit einem Hummer, was dann auch der mörderische Hummer-Symbiont ist, mit seinen Scheren. Da kann Jaiba aber nochmal triumphieren mit der Feuerkugel, weswegen Mangetsu sich dann mit einem riesigen Gastank fusioniert, den Jaiba dann nicht in die Luft jagen kann, weil das wäre ganz schön blöd für das bisschen Rest, was von Tokio noch übrig ist, nach dieser ganzen Überschwemmung. Jaiba benutzt dann aber die Riesenkugel, macht sich aber zu groß und erstickt fast, weil er im Weltraum landet, ups, und steht dann am Ende des Bandes noch vor Mangetsu und es kommt dann Anfang des nächsten Bandes wahrscheinlich zum entscheidenden Duell zwischen diesen beiden Kontrahenten und danach wird es natürlich noch mit Kaguya weitergehen, denn Mangetsu ist ja auch nur ein Handlanger. Und das ist so grob die Handlung von Jaiba Band 13. Es wird sehr, sehr viel, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr viel gekämpft in diesem Band. Ganz viel Kabum und Zing, Zing, Zing und Spratz und so weiter. Fangen wir aber erstmal vorne an. Die Kaiserin Kaguya vom Mond. Wir haben sie ja schon im letzten Band ein bisschen kennenlernen dürfen mit ihrer Art. Aber diesmal tritt sie jetzt hier auch gleich am Anfang in Aktion auf und kann ihre Fähigkeiten zeigen, indem sie ganz spielend leicht die Angriffe pariert und kein Problem hat mit Jaiba und Unimaru. Wie kommt Kaguya für euch rüber? Kommt sie als wahre Bedrohung rüber oder findet ihr, dieser Einstieg ist nicht ganz so gelungen? Also ich finde tatsächlich, dass der Einstieg bei ihr ziemlich gut geworden ist und nehme sie hier in den ersten Kapiteln als ebenbürtige Rivalin wahr. Ähnlich wie Onimaru tatsächlich, muss ich sagen. Und mir hat hier in den Kapiteln besser gefallen, als es jetzt in Band 12 war, dass man als Leser die Charaktere ein bisschen besser unterscheiden kann. Und generell auch, wer ist jetzt gerade dabei, welchen Angriff auszuführen. Ich erinnere mich noch daran, wie das in Band 12 war. Zwar alles total groß aufgezogen und so richtig heftige und tolle Fights zwischen Onimaru und Jaiba. Nur, ne, es war irgendwie eine schwarze Angriffswelle von Onimaru, eine schwarze Angriffswelle von Jaiba und das Meer war auch irgendwie schwarz und am Ende waren überall nur irgendwelche Striche und Linien, Wirbel und ein paar Soundwords und es war ein bisschen unübersichtlich. Weiß ich noch, dass ich das so wahrgenommen hatte und jetzt hier bei Band 13 finde ich die Panels ja, aufgeräumt, da ist vielleicht das falsche Wort, aber besser lesbar. Also für mich war es einfacher, hier so dem Handlungsverlauf zu folgen. Vielleicht fand ich es deshalb auch so, dass Kaguya ein bisschen ja, stärker wirkt und Jaiba ebenbürtig, weil ihre Angriffe halt auch so richtig gut auf Papier zur Geltung kommen. Ja, also ich würde sogar das Wort ja, übermächtig vielleicht wählen. Also mir kommt es auf jeden Fall vor, als wenn Kaguya den beiden deutlich überlegen, das ist ein gutes Wort, überlegen ist, weil sie sowohl Onimarus Angriff mit seinem mächtigen Wind, hat er das Windschwert, das habe ich schon vergessen, aber er hat ja seinen ja, mächtigen Angriff da, seine Sichel da auf sie geschleudert und sie hat nur ihren kleinen Fächer dabei und kann das Ding spielend leicht abwehren, was ja vorher enorme Probleme bei Jaiba gemacht hat und ja, dann haut er auch noch ab in seinen weisen Sinne sozusagen, hätte ich ihm auch so gar nicht zugetraut, dass er da dann sagt, nee, bringt nichts gegen sie zu kämpfen, ich würde eh verlieren, also zieht er sich zurück. Und auch als dann Jaiba versucht, mit der Macht der Kugeln gegen Kaguya zu kämpfen, hat er ja wirklich gar keine Chance. Alles, was sie ja von ihm entgegengeworfen bekommt, was Onimaru vorher vielleicht gerade so irgendwie parieren konnte oder abwehren konnte, das tut sie wie so einen leichten Windhauch ab und dann hat sie da ihren kleinen Fächer und schießt irgendwelche Strahlen durch die Gegend und ja, sagt ja dann auch selber, dass sie nur einen kleinen Bruchteil von ihrer Kraft gezeigt hat. Und dann will sie ja zum finalen Schlag ausholen, was ja dann entsprechend durch die Essenz, die nicht mehr vorhanden ist, quasi verhindert wird. Aber ich denke, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, dann hätte sie vielleicht sogar die Hälfte der Erde damit kaputt machen können oder wie auch immer. Also sie wirkt auf jeden Fall hier wie eine neue, ja, super starke Gegnerin, die eben, ja, nicht so einfach zu besiegen sein wird. Vielleicht noch an dieser Stelle, in Kapitel 124, als sich dann Kaguyas Kräfte dem Ende neigen und sie das erste Mal die, in Anführungszeichen, Essenz einnimmt, das hatte ja durchaus schon Horrorfilmqualitäten, fand ich, als sie da dann so dieses eine Mädel da halb verspeist, fand ich, war schon doch ziemlich explizit dargestellt und ich habe nicht schlecht gestaunt, als ich das gelesen habe, weil ich mir dachte, naja, wir sind hier immer noch im Shonen-Bereich unterwegs und ob das Ganze jetzt heute noch so gezeichnet würde, in der klassischen Shonen-Serie, ich wage es zu bezweifeln. Ich meine, klar, wir haben andere Reihen, wie ein Beispiel Demon Slayer, da gibt es auch explizite Darstellungen, aber da rechnet der Leser ja auch damit, dass sowas kommt. Und hier habe ich ehrlicherweise so ganz arglos einfach nur Seite für Seite gelesen und als dann da so die Panels kamen, habe ich schon gedacht, wow, das ist doch ziemlich heavy. Wie habt ihr das empfunden? Ja, jetzt wo du es gerade erwähnst, ich muss da ich meine, die Dragon Ball Vergleiche muss man ja auch nicht immer bringen, aber ein bisschen musste ich da jetzt gerade an Cell denken, der ja auch Leute ausgesaugt hat, was in Dragon Ball im Manga sehr noch expliziter dargestellt wurde als hier. Die sind ja teilweise wirklich grausam gestorben, die Menschen da in der Cell-Story. Und dagegen finde ich das hier fast, ja, es ist eher, für mich ist es weniger dieses Brutale, sondern eher dieses Horrormäßige, das, was hier zur Geltung kommt. Kaguya wirkt ja auch schon davor, es ist sehr schön zu sehen, wie dieses zeichnerisch umgesetzt wird, dass auch wenn sie noch nicht grau ist, man sieht gleich, wie sich ihr Gesicht wird, verformt sich auch wirklich. Und als dann spätestens mit den weißen Haaren ist ja ihre Gesichtsform fast eine ganz andere. Und dann auch immer diese Darstellung mit den halb verhangenen Haaren und einer Hand so vor dem Gesicht und man sieht nur dieses Auge so aufblitzende aus den Schatten und den lechzenden Mund. Also das ist schon, wie Onimaru fast sagt, klingt eher nach einem Vampir. Ja, also ich finde diese Darstellung auf jeden Fall gelungen und ein bisschen schauerlich tatsächlich. Ja, das auf jeden Fall, gerade als sie das erste Opfer sozusagen zu sich nimmt, das war schon wirklich sehr drastisch dargestellt. Also ja, Onimaru sagte ja auch schon Vampir und so und dann dachte ich, gut, dann wenn das so ist und dann ging es ja auf die Essenz einsaugen und so, dachte ich, gut, sie wird die jetzt in Hals beißt oder irgendwie so halt, ne, dass sie die einfach so irgendwie beißt oder so und dann aussaugt. Aber sie macht ja wirklich, dass sie den gesamten Kopf irgendwie da mit ihrem Mund quasi wie so eine Schlange darüber. Also das war schon echt heftig in dem Moment, wo ich dann, damit habe ich auch nicht gerechnet, dass es so heftig wird, das aussaugen und Essenz zu nehmen. Und ja, ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Fakt sozusagen, dass sie eigentlich uralt ist und ja, diese Essenz der Jugend aufnehmen muss, um selber jung und stark zu bleiben und nicht zu sterben. Es ist ja auch fast so eine, die Erwartung so quasi ein bisschen widerlegt, weil normalerweise, wir kennen ja viele solche Panels aus Manga oder auch aus Kusho Aoyama-Geschichten, wo dann der Kopf halt riesig wird und jemand schreit und dann ist auch der Mund so groß. Aber hier ist es nicht einfach nur komödiantischer Effekt, sondern ja wirklich so eine Art, also wir sehen dann die Proportionen im Laufe der Panels werden dann schon ein bisschen normaler, aber ja, mit diesem riesigen, komödiantisch großen Mund wird dann tatsächlich auch was gemacht, was keine guten Konsequenzen hat für dieses Mädchen, die dann quasi so auch dieses Soundeffekt auf Deutsch übersetzt zutsch, wie so ein Wassereis so ausgezutschelt oder ausgesaugt. Eine Weißwurst. Ja. es hat schon so ein bisschen was auch von japanischer Folklore, so ein bisschen wie auch die Frau mit dem zerschnittenen Mund. Also ja, hier werden schon noch so ein paar Narrative bedient. Ja, auch das finde ich auch schön bei Kaguya. Wir sehen ja am Anfang, also ich finde diese Design, dass ihre ganzen Schiffe halt diese Form haben von einem abgeschnittenen Bambusstiel, weil das ist ja die Legende der Prinzessin Kaguya. Sie wurde von einem Holzfäller in einem hohlen Bambusstamm so gefunden, so wie im ersten Kapitel gleich am Anfang sieht man da ja Musashi und Yaiba in dieser Coverzeichnung. Da sieht man ja auch den Bambus, der so aussieht wie die Raumschiffe dann. Das ist ja die, das ist die Legende der Prinzessin Kaguya. Kann man sich mal durchlesen oder den Ghibli-Film schauen. Und ich finde es einfach super, dass alle ihre Schiffe und auch ihre Stadt halt in dieser Bambusform designt sind. Und natürlich auch dieses, die Hasen vom Mond, das hatte ich ja schon im letzten Band erwähnt. Und Kaguya dann, ist dann keine tatsächliche Hase, sondern ein Playbunny quasi mit den aufgesetzten Ohren und dem Kostüm. Sie hat mich auch ein bisschen, wo ich mir das so durchgelesen habe, an die frühe Akako aus Magic Kaito erinnert, besonders wenn sie sich den Fächer oder eine Hand vors Gesicht hält und diese Ho-Ho-Ho-Ho-Lache hat. Das ist ja schon dieses typische Manga-Anime-mäßige, wenn so eine überhebliche Frau so majestätisch das irgendwie macht. Und auch das freizügige Outfit hatte Akako ja auch am Anfang als Hexe. Da musste ich auch schon so daran denken, an Magic Kaito, was es ja zu dem Zeitpunkt schon gab. Auch wenn Kaguya deutlich boshafter und länger eine Gegnerin ist, als es Akako in Magic Kaito war, wie es jetzt aussieht. Ja, ist auf jeden Fall nicht von der Hand zu weisen. Also Akako hatte ja dieses, alle Männer sollen mir zu Füßen liegen. Naja, und Kaguya ist halt, ich erobere die ganze Erde, kniet nieder und werdet meine Untertanen. Oder ihr sterbt alle, also auch so ein bisschen, ja, dass sie eben die Große ist und alle müssen sich ihr unterwerfen und so. Das hat ja bei Onimaru nicht so ganz geklappt bei ihr. Aber ja, das ist auf jeden Fall auch eine Parallele. Und outfitmäßig, ja, ist auf jeden Fall auch vergleichbar. In einem der vergangenen Casts, das weiß ich noch, hatte ich ja mal die Vermutung geäußert, dass am Ende vielleicht ja alles halb so wild ausfällt und Kaguya urplötzlich einen Crush auf Yaiba bekommt und dass sich dann alles in Wohlgefallen auflöst. Nur jetzt gerade so bei Hidden Fights habe ich dann mehr und mehr den Eindruck gewonnen, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist doch sehr gering. Ja, ich glaube, du hattest, weil Kaguya da mit diesem tausendjährigen Sache, ich glaube, du hattest ja dann im letzten Cast gesagt, dass man auch so deuten könnte, dass das vielleicht auch beziehungsmäßig was Romantisches gemeint sein könnte. Ja. Ja, das hat sich ja hier spätestens mit dem Flashback, den wir ja auch in dieser frühen Phase haben, während Kaguya schläft, dann erübrigt. Da wurde es ja recht deutlich uns erzählt, wie es damals so abgelaufen ist, vor 1000 Jahren, also wahrscheinlich 991 oder so. Ist jetzt nicht der interessanteste Flashback, muss man sagen. Also Kaguya kommt, sie unterjocht die und gibt ihnen quasi diese unmögliche Aufgabe oder lässt sie das machen. Und einer schafft es aber und sie unterschätzt ihn und dann kann er sie vertreiben. Wie genau, das sehen wir hier noch nicht mal. Es wird ja quasi ausgeblendet, bevor der Kampf dann irgendwie richtig weitergehen kann. Aber ich denke, es ist zwar ein bisschen simpel gehalten, es ist jetzt kein One-Piece-mäßiger Flashback, aber es zeigt uns zumindest ganz gut nochmal, dass Kaguya schon immer so war, wie ihr Wesen war und woher, ja gut, woher ihr Groll kam, das wussten wir halt schon vorher, der Drachengott hat sie besiegt, damals scheinbar. Und ja, das gibt uns nochmal ein paar genauere Details, jetzt keine neuen. Es dreht jetzt nicht alles auf seinen Kopf, sondern zeigt uns quasi nur das, was wir eigentlich schon wissen, gewusst haben. Aber es reicht um Kaguyas Motivation und fiesen Groll, das eben wahrscheinlich kannte sie davor keine Niederlage. Und der hat ihr das erste Mal zugeführt und damit kommt sie halt nicht klar und ist richtig, richtig sauer. Und ja, dafür funktioniert, um das nochmal nochmal zu bestärken und nochmal deutlicher zu machen für den Leser, funktioniert dieser Flashback ganz gut, finde ich. Plus, ich fand generell so die Panels und Zeichnungen von dem Japan von vor 1000 Jahren einfach ganz schick. Ja, klar, es ist natürlich Pseudo-Geschichte, hat sich so nicht zugetragen, aber generell einfach so, ja, dieser Flashback, was vor 1000 Jahren passiert ist, hat mir so als kleine, ja, Pause zwischen den ganzen Kämpfen hier doch ziemlich gut gefallen. Ja, also mir hat's auch sehr gut gefallen, eben ja die Hintergrundgeschichte nochmal zu erfahren, auch dann nochmal zu sehen, ja wie Kaguya halt so halt ist, wo er dann sagt, ja gebt uns 3 Monate und dann kriegen wir das hin, die Schätze zu bergen, und sie sagt dann eiskalt, jo, ihr habt nur 3 Tage und mehr habt ihr nicht und wenn ihr das nicht schafft, seid ihr eben tot. Und ja, da kam dann auch nochmal dieses machthaberische und dieses, ja, ich bin euch total überlegen, ihr könnt eh nichts machen rüber. Und hat mich dann wirklich sogar überrascht, dass der Typ diese Kugel gefunden hat, weil ja vorher die Leute da am Tuscheln sind und sagen, ja, der wurde vom Drachen gefressen und der kommt sowieso nicht wieder. Und dann hat er plötzlich doch die Kugel. Und dann hat mich auch wiederum gewundert, dass Kaguya das erst als Fälschung bezeichnet, weil. Habe ich so gedacht, hä, wieso ist dann, sagt sie denn jetzt, die ist falsch? Da wäre ich nie drauf gekommen, aber ja. Und dann hat sich ja diese Macht da dann entfaltet und dann, ja, war ja quasi der Flashback abgeschlossen. Und von daher, ja, war das auf jeden Fall ein kurzer, aber für mich sehr, ja, durchschauender Rückblick, sage ich mal. Hat man dann doch mehr verstanden, das Ganze. Und das fand ich gut. Ich habe das so interpretiert, Kaguya hat ja am Anfang die Unterhaltung belauscht, wo die ja gesagt haben, ah Mist, das war eigentlich nur eine Ablenkung. Und sie sagt dann ja auch zu denen, ja, in 10 Tagen Aufschub findet ihr auch keine Schätze, die es nicht gibt. Und wenn das die echte Drachenkugel ist, dann müsste sie halt die Leute in Ruhe lassen. Und ich glaube einfach, dass sie da sagt, das ist eine Fälschung, ist einfach nur, damit sie ihr Versprechen nicht einhalten muss, sondern einfach sagen kann, nee, ist eine Fälschung, ich unterjoche euch jetzt doch. Und ich glaube, das ist einfach da in dem Sinne, Kaguya ist einfach da sauer, dass sie jetzt das, was sie haben wollte, ihr jetzt scheinbar, weil es das doch gibt, vorenthalten werden soll. Und scheinbar, es wird ja auch nur so gesagt, dass die Drachenkugel, mit der kann man fliegen. Also scheinbar die wahre Macht der Drachenkugel, die sich dann entfalten hat, hat auch Kaguya nicht erahnen können, scheinbar. Ja, und ich glaube, das war einfach egoistisches. Nee, ich will jetzt nicht mein Versprechen halten müssen, sondern ich will hier einfach. Ich will das jetzt hier erobern. Lass mich in Ruhe mit deiner blöden Kugel. Dann gehen wir über in den großen 24-Stunden-Kampf zwischen Onimaru und Kaguya. Kaguya versus Onimaru. Parallel dazu wird Yaiba von seinen Gefährten die ganze Zeit abgehalten, da irgendwie was dazu erfahren, damit er sich nicht einmischt, sondern damit die sich erstmal gegenseitig bekämpfen, und dann kann man ja immer noch gegen den Sieger irgendwie antreten, anstatt zwischen beide, und damit Yaiba sich nicht einmischt, halten sie das so von ihm fern. Der Kampf zwischen Kaguya und Onimaru selber, bis dann Yaiba eintrifft, ich muss sagen, ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, viel Zing Zing, Peng Peng. Na, dieses Ganze, wo sie sich bekämpfen und dann sich dauernd beschießen für 24 Stunden. Das war jetzt, fand ich nicht so spannend, muss ich sagen. Also ich finde Onimarus Plan ganz gut, aber mir waren es dann doch ein paar zu viele Seiten von einfach, wo sie sich halt das einfach massenweise entgegenwerfen, bis es dann zu einem entscheidenden Moment kommt. Also so an sich, bis dann Yaiba dazukommt und Kaguyas Essenz ausläuft und Onimaru dann zuschlagen kann. Diesen 24-Stunden-Kampf an sich mit den ganzen Raketen und so, fand ich nicht so spannend. Da fand ich es fast noch interessanter, wie Yaiba dann seine Comedy-Routine abfährt, wer kann bestimmte Worte nicht lesen, knallt gegen die Ampel, hat seine riesigen Schuhe da, und die anderen Leute versuchen irgendwie, hä, was mit Uni? Ja, leckere Onigiri, ja, und so. Das fand ich dann fast noch interessanter, so an sich, aber der 24-Stunden-Kampf selber, das war ein bisschen einfach nur so ein bisschen Effektgewitter, und das war mir dann fand ich ein bisschen langweilig. Ja, das Duell Onimaru versus Kaguya hatte so ein bisschen was von einem Vorgeplänkel, und ich fand es da tatsächlich noch unterhaltsamer, zu verfolgen, wann Jaiba denn jetzt endlich mal checkt, dass die beiden in einem Kampf stecken und dass der da 24 Stunden gehen soll. Und er macht erstmal mit seinen Riesengitter da die Straßen kaputt, walzt da alles platt und ist des Lesens ja nicht ganz so mächtig, steht dann sogar noch, liest Flädle, steht noch vor so einem Udon-Restaurant und denkt sich so, nee, Flädle schreibt man aber anders, und wird dann da von diesen kleinen Jungs da so blöd angemacht. Sag mal, bist du dumm oder so? Das wiederum ist jetzt so der Humor, der für mich den Manga ausmacht. Ja, das fand ich dann sehr unterhaltsam und deutlich unterhaltsamer als so dieses Hin und Her zwischen Onimaru und Kaguya. Das war so ein bisschen eintönig und ja, Jaibas Kurierdienst hatte dann doch einige ganz lustige Momente. Ja, würde ich auch so sehen. Also der Kampf, das Hin und Her war eher so, ja, okay. Viel passiert ja dann im Prinzip auch nicht. Die einen werden da geplättet, die anderen da. Also ich dachte schon am Anfang, also der Plan von Onimaru war ja sehr gut, aber am Anfang habe ich gedacht, 24 Stunden wollen die kämpfen, Alter, was machen die denn die ganze Zeit? Gut, aber irgendwie haben sie es ja dann hingekriegt. Aber ja, ich fand das dann, ja, ich sag mal so, die Nebenstory um Jaiba, wie er trainiert und so, war dann schon um einiges interessanter. Der Übergang, den fand ich ja so genial, als sie dann da am, ja, den Kampf eröffnen, aufeinander losgehen. Und dann kommt so währenddessen dieses Panel, wo er mit diesem riesigen Schuh auftritt und man denkt, okay, Jaiba macht das übelste Training oder irgendwas. Und dann kommt, trägt er Zeitungen aus. Das fand ich so gut in dem Moment, wie er dann da steht mit den Zeitungen und die kämpft und er macht Zeitungen austragen. Fand ich sehr schön. Und ja, das war wirklich dann sehr interessant und ja, war dann sehr ja, unterhaltsam auch rauszufinden oder zu sehen, wie die anderen ihn davon abhalten wollen und er das nicht mitkriegt und eigentlich nur durch Zufall die Zeitung irgendwie lesen würde, wenn er es dann gekonnt hätte, und dann irgendwie anders rausfindet, wer das denn ist. Und dann auch sehr schön fand ich wieder die Einblendung der TV-Moderation, wo sie dann so sagt, ja, wir waren erst das, aber dann hat uns Onimaru übernommen und jetzt sind wir TV-Onimaru. Und dann, ja, berichten sie, dass der unglaubliche Herrscher Onimaru kämpft gegen die dumme Eindringling, so nach dem Motto. Das war sehr schön moderiert, das hat mir dann auch sehr gut gefallen. Auch schon davor dieses ganze Training mit Musashi, wo er das so sagt, Jaiba, um stark zu werden, musst du den Boden wischen und Essen kochen und die Toiletten putzen und das Bad schrubben. Also werde ich dadurch wirklich stärker, weniger meckern, mehr trainieren. Also okay, das hat... Ich glaube, das war ja auch am Anfang, wo Musashi dann das erste Training war und da haben sie ihm doch quasi in so eine neue Hütte gebaut, nachdem der Schlangenmann die kaputt gemacht hat, als Training. Also Musashi mal wieder als übelster Parasit unterwegs, trägt nichts bei und lässt andere für sie schuften. Da trägt ja eigentlich der Spinnenmann, der als, im Original spricht er mit dem Kansai-Akzent, und wenn jemand Kansai spricht, das ist erstmal sowieso lustig. Und es gibt auch das Klischee, dass Leute aus Kansai sind Geizkragen, quasi wie die Schwaben in Deutschland. Und deswegen kauft der Spinnenmann natürlich super günstig ein für die Familie Mine, weil er ist ja, Kansai. Ne? Und der Spinnenmann trägt eigentlich mehr zu der Gemeinschaft bei als irgendwie Musashi. Aber na gut. Ich fand es auch schön, Kojiro wiederzusehen und die Eltern von Sayaka, die wir alle Jubeljahre mal sehen dürfen, wenn sie mal wieder zu Hause sind, und Sayaka so, hallo Mama, hallo Papa. Und die sind immer voll emotional. Ach, Sayaka, Gott sei Dank hast du mal wieder überlebt, toll. Also, das Leben im Dojo ist fast seine eigene Slice-of-Life-mäßige Serie, die hier so nebenbei ein bisschen passiert, während sich Kaguya und Onimaru battlen. Ja, diese Meister-Schüler-Beziehung von Musashi und Jaiba hat so ein bisschen was von Teil 1 der Karate Kid-Reihe aus den 80er Jahren, in der dann ja Mr. Miyagi dann auch dem Protagonisten aufträgt, ja, okay, ich unterrichte dich gerne in Karate, aber als allererstes musst du mal mein Haus neu streichen und die Autos waschen und dann musst du noch den Zaun streichen und den Boden musst du dann auch nochmal irgendwie abschleifen mit so Handschleifenmaschinen und ja, das ist wunderbares Training und damit kriegst du alles auf die Kette, was du an Grundlagenwissen brauchst, um ein hervorragender Kämpfer zu werden und alle zu besiegen. Fand ich tatsächlich doch ganz lustig zum Schmunzeln. Karuya hat dann aber nichts mehr zum Schmunzeln, denn ihre Essenz läuft aus, Onimarus Plan klappt. Er schafft es, sie im entscheidenden Moment in die Enge zu drängen und auch Yaiba trägt seinen Teil bei, hält die Flotte so ein bisschen ab und ja, Onimaru packt alle Attacken raus, wie in einem Fighting Game am Ende, haut man nochmal alle Special Moves raus, verbraucht nochmal die ganze Special Leiste. Doch er hat die Rechnung ohne Kaguyas, ja, quasi nutzen nochmal ihre letzte Kraft irgendwie. Und da, Jens, wurde vorhin auch die Frau mit dem aufgeschnittenen Gesicht gesagt hast, in diesen Panels, wo ihre Haare und ihr Gesicht komplett im Schatten und nur diese weißen Schlitze und dann ihre Haare so endlich werden und ihn so umklammern und quasi als ob sie ihn im Meer so in die Tiefe ziehen würden, das wirkt sie auch fast wie so ein Yokai, wie so eine Schreckgestalt. Kann ihn dann paralysieren, festsetzen quasi, und dann kommt dann was, wie gesagt, sehr un-Yokai-mäßiges, und dann kommt die Star-Wars-Referenz raus und er wird eingefroren. Ich fand diesen Moment cool. Es ist aber natürlich auch so ein bisschen, ja, so aus dem Nichts kann Karuya jetzt plötzlich nochmal so ein letztes Aufbäumen machen und Onimaru dann da einfrieren mit so einer Technik, die wir auch vorher noch nicht gesehen haben. Es ist natürlich, also es ist cool, aber es kam so ein bisschen aus dem Nichts für diesen Effekt von wegen, oh nein, jetzt ist Onimaru doch besiegt. Also ein bisschen mehr irgendwie Setup hätte ich das schon gut gefunden, auch wenn es natürlich irgendwie ganz cool ist, dass sie das plötzlich macht, ein schockierender Kapitelabschluss. Aber es kam mir ein kleines bisschen zu sehr aus dem Nichts. Wie ging es euch damit? Ja, den Eindruck, den hatte ich auch gewonnen. Ich denke mal, es ging darum, möglichst schnell, möglichst viel Dramatik für Kaguya aufzubauen, um zu zeigen, wie übermächtig sie eigentlich ist. Und vermutlich hat sich Aoyama dann gedacht, okay, dann machen wir jetzt hier mal Nägel mit Köpfen, ganz schnell, bam, bam, bam, Onimaru ist besiegt und jetzt bleiben quasi nur noch zwei übrig. Und Yaiba hat jetzt dann auch noch das zusätzliche zweite Schwere losbekommen, sich irgendwie um seinen eigentlichen Rivalen zu kümmern, dass der nicht irgendwo als riesige Steintafel im Meer versenkt wird. Und ja, jetzt hat er quasi dann zwei Probleme, um die er sich kümmern muss. Es ging alles ein bisschen arg schnell. Da, wo jetzt der 24-Stunden-Kampf, über den wir gerade eben gesprochen haben, ein paar Panels zu viel hatte, vielleicht auch ein, zwei Seiten zu viel hatte, das hätte Aoyama sich eigentlich auch sparen können und dann lieber hier alles noch ein bisschen ausführlicher erzählen, weil das immerhin ja was Erzrivale ausfällt, ist ja jetzt doch schon an sich eine große Sache. Und das dann so bam, bam, bam, wie aus der Pistole geschossen, abzufrühstücken, Haken dran, weiter geht's, wird Onimaru als starkem Charakter nicht ganz gerecht, meiner Meinung nach. Ja, das fand ich auch, war alles sehr schnell, dass sie dann diese, ja, dämonartige Sache mit ihren Haaren da abgezogen hat und Onimaru da dann noch von abhalten kann, sie zu töten. Das fand ich war, ja, war ein guter Move, hat so, ja, die Dämonengestalt quasi dann nochmal gezeigt, die sie ja auch in Wirklichkeit ist, aber dann diese Sache mit der Kanone, wo er dann eingefroren wurde und dieses Panel mit der Tafel da zu sehen war, mit der Statue, wo ich so dachte, hä, jetzt sind wir wieder bei Star Wars? Das war so, das kam so von jetzt auf gleich, also so richtig so, oh ja, wir müssen unbedingt Star Wars Parodie hier einbauen und das mit der Kanone hier machen und ja, das weiß ich nicht, ich war eher überrascht oder so, dass dem, ach, jetzt sind wir wieder bei Star Wars, so ein Moment, als, ja, dass ich da dann irgendwie, ja, irgendwas anderes dachte oder so. Und ja, war dann doch, wie Jens sagte, die 24-Stunden-Schlacht, so dieses einzelne, wir schießen dahin und dann fliegen die fliegen darüber und dann, ah nee, jetzt kommen die Endbosse noch nicht gegeneinander. Erstmal machen die noch das und das. Das hätte hier, glaube ich, mehr gepasst, dann wenn sozusagen zwischen dem, ja, Dämonen-Haare-Gedöns und dem, okay, wir müssen sie ihn einfrieren, wenn da noch so irgendwie ein, zwei Sachen irgendwie mehr gekommen wären, dann wäre es vielleicht auch flüssiger gewesen. So wirkte es halt wirklich arg schnell. Sie hält ihn fest, Kanone ist bereit und zack, Fall erledigt. Ja, und dann geht's weiter sozusagen. Das wirkte dann schon sehr schnell. Ja, wir schalten den mächtigen Teufel mal eben so aus und dann können wir uns um Yaiba und Kaguya kümmern, die dann irgendwie flüchtet oder auch nicht. Ja, man kennt das ja so aus Action-Serien auch gerne mal, wenn ein neuer Bösewicht eingeführt wird, dann wird irgendein anderer vorheriger starker Charakter schnell erledigt, um zu zeigen, ah, der neue Bösewicht ist noch krasser. Oder auch aus Star Trek kennt man ja auch den Worf-Effekt, nämlich Worf ist eigentlich bei Star Trek The Next Generation so der Sicherheitsoffizier und einer der stärksten. Und der Worf-Effekt ist aber, dass er in fast jeder Folge von dem Folgenbösewicht irgendwie kassiert, weil dann etabliert ist, oh, er ist stärker als Worf, oh, er ist wirklich eine Bedrohung. Ja, und das ist hier aber nicht so toll umgesetzt, weil es nicht so ist, dass Onimaru im Kampf besiegt worden wäre, jetzt in einem fairen Kampf, wo man irgendwie zeigt, so, ach, obwohl die Essenz ist und trotzdem 24 Stunden, verliert Onimaru trotzdem und wird irgendwie besiegt, sondern Onimaru hatte ja eigentlich die Oberhand und war kurz davor, sie zu töten. Und es ist jetzt nicht mal so irgendwie, Moment, man kennt das ja auch irgendwie so, der Held hat schon fast gewonnen und dann macht der Bösewicht aber irgendwie noch einen fiesen Trick, um zu gewinnen, irgendwie, dass sich der Held irgendwie, um jemanden zu beschützen, irgendwie davor werfen muss oder so. Sondern es ist einfach so, ja, Kaguya packt da ihren One-Shot aus und ist damit krass. Ja, das war nicht ganz so befriedigend und ich fand, Kaguyas Bedrohung war schon vorher gut dargestellt mit diesem vorherigen Kampf, aber ja, es ging halt wahrscheinlich vor allem darum, wir müssen Onimaru jetzt irgendwie aus der Story rausnehmen, weil ja, dauernd diesen Dreierkonflikt zu haben, ist irgendwie und wir können aber auch Onimaru irgendwie jetzt noch nicht sich mit Yaiba verbünden lassen, weil eigentlich sind die beiden noch nicht so weit, wir sind noch nicht bei Piccolo mäßig angekommen, wo man da die Leute zu Freunden machen kann. Und wie nehmen wir ihn dann raus? Ja, Carbonit. Hat bei Star Wars auch funktioniert. Ja, und es ist natürlich auch ein bisschen, also diese Gegenüberstellung, ja, Kaguyas magische Macht da mit den Haaren und den und dann auf der anderen Seite die Star Wars-Referenz. Ja, das ist ein bisschen, ich fand es auch eher so, aber man muss schon sagen, es vereint ja ganz gut, dass Kaguya an sich ja auch so ein Charakter ist, sie vereint halt diese grundsätzliche Geschichte von die Legende der Prinzessin Kaguya mit aber diesem modernen, dass sie ein Mond-Alien-Armee hat, die da mit Raumschiffen auf die Erde kommt. Also in dem Sinne ist es vielleicht auch eine ganz gute Darstellung von eben diesen beiden Dingen, die da so miteinander verwoben sind. Einerseits die Folklore und andererseits die Science-Fiction. Und ja, Onimaru hat das dann hier so ein bisschen exemplarisch zu spüren bekommen, dass es nicht gerade gut ist, wenn man die Kombination aus den beiden abbekommt. Ja, die Kombination ist auf jeden Fall so gut gewählt, das ist klar. Und ja, wir verdanken ja dann auch dem eingefrorenen Onimaru in den nächsten Kapiteln die eine oder andere witzige Szene. Von daher, so war das dann schon auch wieder ganz gut, dass er hier quasi, ja, der Eingefrorene wird. Ja, und auch mit dem Spinnenmann, ich hatte es ja auch gerade erwähnt, dass der ist schon so weit, Piccolo-mäßig, sich da einfach anzufreunden mit den Leuten, wie auch die viele anderen der acht Dämonen, sich da perfekt eingliedert, auch wenn er darüber schimpft, wenn dann irgendwie bei der Flutung Sayaka da ihre Wäsche auf Onimarus Schwert aufhängt zum Trocknen. Ach, was seid ihr nur für Leute. Aber er kann ja sonst nirgendwo hin und auch tatsächlich wirklich nirgendwo mehr hin, weil wir sehen ja in dem nächsten Story die Überflutung von Tokio, wo wir auch so ein kleines bisschen mehr innere Politik bekommen bei Kaguya. Wir hatten ja auch bei Onimaru so rudimentär mit den acht Dämonen und dass die mal so eine Hierarchie hatten. Das war ja auch nicht wirklich ausgeprägt und auch hier mit Mangetsu und Tsukikage, das ist ja auch nicht, ja, ist so ein bisschen Rivalität ist ja scheinbar da. Aber ich glaube, das ist jetzt, das wird jetzt hier nicht Game of Thrones mäßig mit den politischen Intrigen, sondern man geht so, versucht da halt seine Überflutungsstrategie, die ja recht erfolgreich ist, auch wenn eigentlich es mich sehr wundert, hinterher dürfte eigentlich von Tokio nichts übrig sein. Also die Zerstörung, die wir hier sehen, ist ja schon wirklich sehr extrem. Huiuiui, ich weiß nicht, also wenn der neue Yaiba-Anime irgendwann kommt, der ja inzwischen angekündigt worden ist, könnt ihr auf connews.org nachlesen. Ich glaube, vielleicht diese Überflutungsszene wird nicht mehr so gezeigt werden, weil es gab ja inzwischen mal das ein oder andere Erdbeben, wie zum Beispiel 2011, was ja ein großes Trauma in Japan ausgelöst hat, mit dem Tsunami dann auch hinterher. Ich weiß nicht, ob man das heutzutage noch so machen würde, dass Tokio so zerstört wird von der Flutwelle und Wasser. Aber naja, Mangetsu selbst ist, naja, er ist halt böse und ist einfach straight böse. Wie einer der acht Dämonen. Er hätte auch irgendwie ein Hase sein können, der von Orochimaru erweckt wird. Seine Symbiosekraft ist aber tatsächlich ganz interessant. Ist ja immer eigentlich ganz cool. Auch seine Hummerform, die Hummerfusion mit den Scheren, die er abschießen kann. Also bei Rayman wäre irgendwie so. Und dass die dann ja aber noch verfolgen, wie Pac-Man-mäßig quasi in manchen Panels. Das war schon ganz cool, finde ich. Wie kam Mangetsu und seine Überflutungsstrategie denn bei euch so an? Jetzt, da du es so ansprichst, mit der Art und Weise, wie Tokio zerstört wird, da habe ich mir beim Lesen überhaupt gar keine Gedanken drüber gemacht, dass das Ganze bei der jetzt angekündigten Neuadaption als Anime möglicherweise ein bisschen ungetextet wird. Könnte natürlich gut sein. Da bin ich tatsächlich mal sehr gespannt drauf, was die Produzenten von, ich glaube, Cloverworks soll es ja produzieren, sich da überlegen. Ich fand auch so die Überflutungsstrategie mit diesen hochgezogenen Mauern und dann so die Luftbildaufnahme um Tokio rum hatte so ein bisschen was von den Mauern aus Attack on Titan. Wobei man da ja wirklich sagen muss, kann Aoyama nicht bei Hajime Isayama abgekupfert haben, weil Attack on Titan eine ganze Ecke später kam. An sich, die Strategie klingt ja soweit erstmal plausibel, dass dann, ja, wenn Tokio vor der sicheren Zerstörung steht, Yaiba aktiv werden muss und irgendwie seine Kräfte freisetzen muss. Mangetsu wiederum, den fand ich in seiner eigentlichen Hasenform noch am bedrohlichsten und am meisten furchteinflößend. Diese erste Symbiose als, wie nennt er sich da, Mega-Hummer-Symbiont, so oder so ähnlich. Das sah irgendwie sehr kantig und futuristisch aus, dieses Design. Ich konnte das nicht so ganz ernst nehmen. Ich konnte es jetzt gar nicht mal genau begründen, warum ich das nicht so ernst nehmen konnte, aber irgendwie hat er da so ein bisschen das Bösartige für mich verloren gehabt, weil er dann da eher aussah wie so jemand, der sich zum Fasching verkleidet. Insofern, klar kommt ja aber in die Bredouille dann gerade durch diese Scherenangriffe. Wobei ich mir auch da schon sicher war, naja, Yaiba kann jetzt hier noch nicht irgendwie am Ende sein, weil erstens der Kampf geht noch ein bisschen weiter und zweitens die Serie geht ja auch noch eine ganze Ecke weiter. Insofern wird es da irgendeine Möglichkeit geben, wie er da aus der Sache rauskommt und wenn er am Ende von irgendeinem anderen Charakter mächtig Support erhält. Ja, ich fand jetzt hier das Finale des Bandes, sage ich mal, war gut gewählt, war eine gute Mischung aus Comedy und Kampf. Es fängt ja dann damit an, dass quasi die Spinnen- oder Onimaru-Armee, die ja jetzt heimatlos geworden ist, Lasse hat's gesagt, die ziehen jetzt alle im Mine-Dojo ein und dann sieht man da, wie die sich so schön engagieren und mithelfen, das Haus sauber zu halten. Jeder macht irgendwas. Und da kommt die Spinnenmann-Szene mit, ich habe ganz günstig eingekauft und guck mal, wie viel Geld ich gespart habe. Und dann diese Szene, wo sie Onimaru aufs Dach stellen. Das war schon sehr gelungener Comedy-Einstieg. Und dann ja auch der Überflutungsplan da, wo sie dann da entsprechend die Wäsche trocknen, ist doch komödiantisch. Oder einer sich einfach so auf Onimaru draufsetzt und der Spinnmaster setzt dich doch nicht dahin. Das war eine sehr gute Comedy-Variante hier mit dem Ganzen zwischen dieser Ernsthaftigkeit und ja, der Überflutungsplan. Jens hat es gesagt, also Tokio umringt von Mauern. Die Anspielung auf Attack on Titan, der Gedanke ist auf jeden Fall da. Ich hatte den nämlich auch, auch wenn es eigentlich ja von der Vergleich her noch nicht sein kann. Aber ja, wenn man halt heutzutage die Animes und Mangas kennt, dann zieht man den Vergleich. Und ja, die Strategie an sich, ja, war ja eigentlich sehr gut gewählt, dass die einfach die ganze Stadt fluten und ja, da diese riesigen Mauern hinstellen. Ja, und dann kommt dieser neue Handlanger, der dann da entsprechend versucht, was zu machen. Und ja, das war dann sehr interessant, dass er dann quasi da seine Symbiose auspackt. Ich dachte zum ersten Mal, als ich das Panel dann gesehen habe, dachte, was ist denn jetzt los? Warum ist denn das so unscharf, so verwackelt? Und dann ist das aber Teil seiner Technik. War dann im Nachhinein sehr gut gewählt, dieses verwaschene, verwackelte da. Und ja, dann wird er zu diesem komischen Hummerhasen, ja, okay, und hat dann seine Kraft mehr als verdoppelt, was ja aber ordentlich in eine Bredouille bringt. Ist also eine, ja, interessante Variante der Mondbewohner, sag ich mal, weil wenn die alle diese Technik drauf haben, hat vielleicht auch Kaguya, die ja eh schon super mächtig ist, hat die vielleicht auch die Technik drauf und dann wird die ohnehin super starke nochmal stärker und ja, das kann auf jeden Fall noch interessant werden. Und ja, gegen Ende hingegen, als er sich dann aber mit diesem komischen Gastank vereint, habe ich gedacht, okay, das sieht jetzt eher lächerlich aus. Ja, bleibt abzuwarten, ob das Ganze jetzt dann schnell erledigt wird. Ja, also weil ich so dachte, jetzt vereint er sich mit einem nicht lebhaften Objekt. Also beim Hummer habe ich es mir ja noch vorstellen können, weil der lebt und der hat Scheren und so. Aber dann wird er dieser Gastank, nur damit er nicht in die Luft gesprengt werden kann. Ja, ist nachvollziehbar. Aber ich finde, er sieht in diesem Outfit ja irgendwie eher lächerlich aus, wenn er diese Kugel da ist. Also ja, mal gucken, was da noch draus wird. Ja, beim Gastank, da wurde es dann echt ein bisschen albern. Ich fand den Hummer noch okay, nicht unbedingt komödiantisch. Es ist natürlich, ja, es sieht aus wie so ein Power Rangers Gegner irgendwie, so mit seinen riesigen Klauen, so ein Gegner, der so im vollen Kostüm ist, wenn er mit seinen riesigen Scheren da irgendwie rummacht. Es war mir auch fast wieder ein bisschen zu viel, einfach nur ein bisschen Gespratze, zing, zing, zing, wie das da durch die Stadt ging. War natürlich, ist alles schick gezeichnet, die Action, die Zerstörung, aber auch fast wieder ein bisschen wenig Substanz. Und ja, als es dann mit dem Gastank, da wurde es dann nur noch komödiantisch. Ich hätte fast erwartet, dass er ihn irgendwie wie so ein Baseball wegschlägt. Oh ja, man ist ja großer Baseball-Fan, aber das ist jetzt hier noch nicht passiert. Müssen wir mal schauen, ob das im nächsten Mal soweit ist. Ja, also dann am Ende hat Mangetsu dann so ein bisschen an Bedrohlichkeit verloren. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt unbedingt. Also ich meine, dieses Ganze mit Tokio überfluten und alles und dem Nachwehen von dem letzten Kampf, das waren jetzt auch 4 Kapitel und es geht ja scheinbar noch weiter. Und diese ganze 24-Stunden-Kampfgeschichte, das waren auch 4 Kapitel. Also ich weiß jetzt nicht, ob Mangetsu da jetzt so viel Raum einnehmen muss, aber es ist jetzt halt so ein bisschen diese Phase mit Shonen-Serien, die Kämpfe werden halt irgendwann immer länger. Ne? Weil man ist erfolgreich, man ist etabliert und man kann sich leisten, dass man nicht das Pacing so hammerhart durchziehen muss. Aber wir sind jetzt halt trotzdem vom Grundsätzlichen her wieder so wie bei den 8 Dämonen. Jetzt geht's halt erstmal, jetzt müssen wir erstmal ein paar Handlanger erledigen. Ne? Irgendwie, kennt man ja auch irgendwie aus Geschichten. Und das muss jetzt halt sein, jetzt haben wir Mangetsu erstmal und dann kommt wahrscheinlich noch einer irgendwie und vielleicht noch Tsukikage und dann kämpft man irgendwann mal wieder gegen Kaguya. Und arbeitet sich hier wieder vor, wie man es bei Onimaru auch gemacht hat, 2-mal. Ja, und wie man es auch kennt. Und trotzdem nehmen aber die Kämpfe jetzt mehr Platz ein, das Pacing wird langsamer. Es ist natürlich schön für die coole Action Und es wird jetzt auch immer größer mit den Laserstrahlen und noch mehr Gebäude werden irgendwie zerstört. Und das ist auch alles ganz cool. Aber ja, ich fand jetzt nicht, dass Mangetsu jetzt unbedingt also 4 Kapitel jetzt und dann wahrscheinlich noch ein oder zwei im nächsten Band einnehmen muss. Also dafür war mir echt nicht interessant genug, Hummer hin oder her. Also ja, das ist jetzt halt, das Pacing verändert sich halt, weil wenn das in der Serie so fortschreitet. Und an sich ist ja auch die Einführung von Kaguya einfach nur ein Zeichen, dass Yaiba halt jetzt eine etablierte Serie ist. Und Unimaru hatten wir jetzt schon dreimal gekämpft und jetzt wäre das der entscheidende Kampf gewesen oder vielleicht auch nicht. Und was macht man, wenn die Serie dann noch weiterlaufen soll? Bringen wir halt einen neuen Bösewicht rein. Ne? Und so kennt man das ja aus vielen Sachen, auch aus Fernsehserien, Cartoons, Super Sentai und so. Ganz normal und deswegen ist es einfach ein Zeichen dafür, dass Yaiba halt erfolgreich ist und dann werden halt neue Bösewichte eingeführt und das Pacing wird langsamer. Und daran muss ich mich erst noch gewöhnen, in Yaiba an sich, weil ich bin noch ein bisschen dieses schnellere Pacing gewohnt aus den früheren Bänden. Aber wenn es dann einen interessanteren Bösewicht gibt als Mangetsu, vielleicht wieder so wie Batman. Batman zum Beispiel fand ich unterhaltsamer mit seinem Amerikanisch da und was er alles so gemacht hat. Den fand ich, der hat sich über mehrere Kapitel getragen, als hier Mangetsu, wer grundsätzlich mit seiner Symbiose ganz okay ist, aber halt, ja, mir dann doch ein bisschen zu generisch wäre das. Ja, muss ich auch sagen. Also Mangetsu, ja, ist halt ein Handlanger und ja, er kann auch kämpfen und ja, hat die Symbioseform und so, aber er war jetzt nicht so, dass ich so gedacht habe, okay, ja, das wird jetzt, der hat irgendwie was. Also, ja, vielleicht um es ein bisschen böse vielleicht auszudrücken, ich würde sagen, er ist austauschbar. Es hätte auch genauso gut ein anderer Hase mit einer anderen Fähigkeit sein können, der da auftritt. Und ja, deswegen bleibt abzuwarten, was jetzt noch so kommt. Also grundsätzlich finde ich die Geschichtsentwicklung gut, dass eben ja jetzt mit Kaguya jemand ganz Neues aufgetreten ist. Und ja, bleibt halt abzuwarten, was sie denn noch so an Gefolgsleuten mitbringt. Und ja, dann mal schauen, wie sich die Geschichte noch so entwickelt. Die Frage ist ja dann auch immer noch, wie wird Onimaru zurückverwandelt? Vielleicht kommt da der Mann ins Spiel, den ich in diesem Band vermisst habe, nämlich den Professor Eisenstein oder Dr. Eisenstein oder wie er auch immer hieß, der ja die ganzen Waffen für Onimaru entwickelt hat, wo ich so dachte, als das Schloss einstürzte, gut, dann kommt der vielleicht nochmal oder ist an diesen Kanonen da beteiligt gewesen. Den hat man in diesem Band überhaupt nicht gesehen und jetzt ist das Schloss eingestürzt und die ganzen Leute kommen bei den Mines unter, aber der Professor ist nicht mehr da. Hab mich schon gefragt, wo der hin ist. Von daher mal gucken. Und ja, ansonsten ist jetzt dann eben auch die Frage, wie geht's weiter im Kampf Gasmangetsu gegen Riesenjaiba? Ich stehe hier gerade so und denke mir halt, naja, so viel mehr wird da wahrscheinlich jetzt nicht kommen. Es sei denn, Mangetsu macht noch ein paar andere Symbiose-Geschichten, aber ja, so spannend ist das Ganze jetzt nicht. Also ich denke mal, im nächsten Kapitel wird der Kampf dann entschieden. Naja, und dann mal gucken, was noch so passiert. Also die Geschichte ist auf jeden Fall nicht so vorhersehbar. Ich weiß jetzt nicht, was passiert. Von daher bin ich gespannt auf den nächsten Band. Und ja, mal gucken, wie sich das Ganze noch so, ja, entwickelt. Genau, und wir sind ja dann auch am Ende angelangt des Bandes. Wir haben nach der Endseite eine weitere Seite mit dem Impressum. Yaiba von Gosho Aoyama aus dem Japanischen von Claudia Peter. Originaltitel Yaiba, Volume 13, Gosho Aoyama. Erste Auflage 2024, verantwortliche Redakteurin Inga Wurzbach, Textbearbeitung Nina Fehn, Gestaltung Esther Strunk, Koordination Angelika Schönhuber, www.egmontmanga.de, Storyhouse Ekma und danach das Stoppu und dann sind wir einmal von vorne bis hinten durch diesen Yaiba-Band durch. Ja, ich habe es schon mal ein bisschen angedeutet in den Zusammenfassungen. Also, wir haben ja Band 12 wirklich sehr hoch gelobt und Band 13 ist zwar auch noch gut, kann aber nicht diese Höhen erreichen. Dafür fehlt so ein bisschen die Emotionalität und ein bisschen die Substanz, wie ich schon gesagt habe. Es war mir ein bisschen zu viel, ein oder zwei Kapitel zu viel mit einfach Action-Szenen, wo einfach bum, bum, bum und noch mehr geht kaputt und swish und swish und zing, zing, zing. Also ein bisschen Substanz hat mir gefehlt. Kaguya an sich finde ich cool. Die Comedy-Szenen waren auch alle wieder lustig. So ein Onimarus Versuch, das war schon cool dargestellt, aber insgesamt so ein bisschen war mir einfach so ein bisschen viel Action-Gespratze ohne Substanz. Es ist immer noch meiner Meinung nach ein sehr guter Band, hat mich sehr gut unterhalten, schön, aber kommt nicht an die Höhen ran, die noch der letzte Band mit den Proben in dem Fuji, mit den Tests, die der erreichen konnte. Das ist natürlich auch ein hoher Maßstab. Wir haben den letzten Band gelobt wie noch keinen anderen. Also da das zu übertreffen wäre auch schwer gewesen, aber ja, wie gesagt, trotzdem noch immer unterhaltsam, aber ein bisschen weniger, ein bisschen mehr Action mit Substanz, ein bisschen mehr Techniken und so. Also dieses Ganze, es ist ja auch mit den erlernten Techniken alles gerade so ein bisschen, naja, sondern wir schießen jetzt halt die Energiebeams da irgendwie und fliegen durch die Luft. Und ja, er darf ab und zu mal den Feuerball verschießen und so und mal das Eis probieren. Ja, aber ansonsten auch vielleicht wieder ein bisschen mehr mit den Techniken arbeiten, wie man das irgendwie umsetzen kann. Das fände ich schön in kommenden Bänden. Dem schließe ich mich an. Ich hätte jetzt Band 13 einfach mal als kurze Verschnaufpause verbucht. Ja, ich meine, in Band 12 hatten wir ja die ganz großen Charakterentwicklungen dann auch von Jaiba noch mit dabei. Und solche Sprünge, die sind natürlich nicht in jeder Volume denkbar, weil wenn wir jetzt mal beim Echtzeitverlauf der Handlung sind, würde das bedeuten, dass Jaiba jeden zweiten Tag Minimum irgendwelche ganz großen Entwicklungen durchmacht und sein Charakter reift und er erwachsener wird und entschlossener und mehr kann. Und das wäre natürlich rein so vom Zeitstrahl her unmöglich, weil das schafft kein Mensch. Insofern braucht es dann auch bei so ambitionierten Figuren wie ihm ein kleines bisschen Zeit. Und ich denke, diese Zeit gibt Aoyama ihm hier in Band 13, weil ja, es ist, wie du schon gesagt hast, Lasse, stark actionlastig, was nicht bedeutet, dass es schlecht ist, ja, aber es hat nicht ganz so viel Esprit und berührt mich persönlich jetzt auch nicht ganz so sehr wie Band 12. Insofern kann ich jetzt auch Band 13 nicht so in den höchsten Tönen loben, wie ich das beim Vorgänger gemacht habe. Trotzdem ist er immer noch grundsolide und ja, wenn ich ihn jetzt so insgesamt Portfolio bis jetzt einordne, Band 1 bis 13, hätte ich gesagt, gehört er auf jeden Fall zum oberen Drittel. Aber wenn ich ihn jetzt mit den Bänden 9 bis 13 direkt vergleiche, muss ich sagen, ist das wohl bis jetzt so ja, der schwächste Band seit Band 9. Was halt auch daran liegt, dass wir so ein bisschen verwöhnt wurden in den letzten Tankobons und ja, bin einfach mal gespannt, was dann jetzt die 14. Ausgabe für uns bereithält. Hoffentlich etwas weniger Action und dafür ein kleines bisschen mehr inhaltliche Substanz. Ja, dann komme auch ich nochmal hier zu meinem Abschlussbewertungsgerede so. Ja, ich möchte gerne einhaken mit dem Text hinten, den ich ja vorher noch nicht gelesen habe, jetzt erst quasi im Cast zur Kenntnis genommen habe, mit dem Satz, dass Jaiba die Kugeln jetzt alle hat und Onimaru einfach zerschmettert werden kann, finde ich die Formulierung etwas, ja, zu stark gewählt, weil ich fand, so lief der Kampf zwischen Jaiba und Onimaru nicht ab. Die waren sich schon noch ebenbürtig und der Satz klingt so, ja, Jaiba hat das Megaschwert und macht Onimaru mit einem Schwertstreich platt. So lief das Ganze ja nicht ab. Das hat dann eher Kaguya-Vibes, aber ja, gut, das nur dazu. Ansonsten, ja, ist ganz klar, ist auch mir aufgefallen, als ich den Band so durch hatte, war mein erster Gedanke, ja, hier geht auf jeden Fall mehr Action ab, hier wird viel gekämpft. Und ja, das merkt man auf jeden Fall. Die Comedy-Elemente waren aber trotzdem noch vorhanden, was mich dann auch gut unterhalten hat. Ja, nichtsdestotrotz, ja, es war vielleicht sogar ein bisschen zu viel Gekämpfe. Also, ja, was eben ihr gesagt hattet, das, was wir am letzten Band auch gelobt hatten, diese Charakterentwicklungen, die emotionalen Momente, das fehlt hier halt komplett. Hier gibt's das halt nicht, wo man mit den Charakteren irgendwie mitfühlt und ja, eine Moral irgendwie hintererkennt. Das gibt's halt hier nicht. Dafür gibt's halt hier mehr Kampf. Und ja, das schauen wir dann mal, wie das wird. Also, der Band hat mich trotzdem gut unterhalten. Nichtsdestotrotz durch die, ja, komödiantischen Einspielungen zwischendrin. Ja, sonst, wenn es nur Kampf gewesen wäre, dann wäre das, glaube ich, nicht so gut gelaufen. Ja, mal schauen, wie es dann entsprechend wird. Kaguyas Charakter hat mir auf jeden Fall gut gefallen, wie sie eben dargestellt wird und auch, ja, was sie letztendlich für ein Wesen ist und, ja, dass man hier auch gleich dann ihren Schwachpunkt sozusagen erkennt, ist die Frage, ob man damit noch irgendwas machen kann. Ja, Onimaru ist jetzt erstmal weg. Mal gucken, wann der wiederkommt. Ja, und den vermissten Professor hatte ich ja schon erwähnt und ja, mal schauen, wie das Ganze so weitergeht. Also, ich fand aber auch, Yaiba hat schon eine ordentliche Entwicklung durchgemacht, weil er jetzt eben, ja, eigentlich recht gut mit dem Schwert mit den 7 Kugeln umgehen konnte. Und ja, fand ich, hat er schon gut gelernt, wie er das alles entsprechend einsetzen konnte, wie er mit der Drachenkugel dann auch durch die Luft geflogen ist und so. Das, ja, hat schon gezeigt, dass er eine Entwicklung durchgemacht hat. Er ist immer noch, ja, dabei, sich zu entwickeln und ist auch immer noch nicht der Hellste. Ja, von daher mal gucken. Hat man auch im letzten Kampf gesehen, als er sich so riesig gemacht hat und plötzlich fast draufgegangen wäre, weil er im All war. Ja gut, ja, von daher mal gucken, mal gucken. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ja, mal schauen, was da so passiert, ob noch die anderen Charaktere wieder mit eingespannt werden in den Kampf, die so im Mine-Dojo geparkt wurden. Aber dann könnte es natürlich auch wieder zu viel werden. Ja, wir werden mal schauen, was Band 14 sagt. Wir werden ihn lesen, darüber sprechen. Bin ich auf jeden Fall jetzt schon sehr gespannt drauf. Und ja, ich würde sagen, auch Band 13 könnt ihr euch auf jeden Fall holen, wenn ihr die Reihe bis jetzt sowieso gesammelt habt. Das war unser Fazit zum 13. Band von Yaiba. Wie seht ihr das? Wie habt ihr den Band wahrgenommen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Denn wir sind jetzt am Ende dieses Concast-Themen-Podcasts angelangt. Ich bedanke mich schon mal ganz recht herzlich fürs Zuhören und verweise noch auf unsere Projektseiten. connews.org, da informieren wir euch über alles Mögliche rund um Detective Conan, Magic Kaito und Yaiba, natürlich auch zu den aktuellen Yaiba-Bänden, die jetzt in Doppelpacks erscheinen bald, und auch zum neuen Yaiba-Anime. Falls ihr jetzt durch den Manga angefixt seid, könnt ihr das gerne bei uns auch im Auge behalten. Auf conwiki.org findet ihr ein Mitmach-Wiki, wo ihr euch über all diese Sachen auch informieren könnt und auch Wissen selber beitragen könnt. Diskutieren könnt ihr mit anderen Usern im Con-Forum, conforum.org, oder chatten auf unserem Discord-Server connews.org/discord. Da findet ihr den Invite-Link. Und auf Social Media sind wir zu finden unter dem Handle immer @connews oder connews. Auf Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Blue Sky, Mastodon, da findet ihr uns überall. Einfach connews eingeben, dann seid ihr sofort da. Und da halten wir euch auch auf dem Laufenden. Unterstützen geht über Amazon Affiliate-Links einzukaufen, über unser Patreon-Account oder indem ihr unseren Discord-Server mit einem Nitro-Boost ausstattet. Ich bedanke mich nochmal ganz recht herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr dabei wart bei Band 13 von Yaiba und auf Wiederhören. Ja, auch ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Hoffe, es hat euch gefallen, die Band 13-Besprechung, und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.